Abschnitt 2 aus Querkopf-Wilson von Mark Twain. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweites Kapitel. Mit der kleinen Summe Geldes, die Wilson bei seiner Ankunft besaß, kaufte er eins der letzten Häuschen am äußersten Westende der Stadt. Von dem Driscoll'schen Wohnhaus trennte ihn nur ein großer, mit Gras bewachsener Hof, den ein Lattenzaun in zwei Hälften teilte. Sein Geschäftsbüro mietete er unten in der Stadt und hing ein Blechschild heraus, auf dem zu lesen stand: David Wilson, Rechtsanwalt und Notar. Ausfertigung von gerichtlichen Urkunden, Kostenanschlägen und so weiter. Aber jene erste unglückselige Bemerkung hinderte sein Fortkommen als Advokat gänzlich. Es stellten sich keine Klienten ein. So nahm er dann das Schild nach einer Weile wieder herunter und hing es mit veränderter Inschrift an seinem eigenen Hause auf. Er bot jetzt dem Publikum seine bescheidenen Dienste als Landmesser, Buchhalter und Rechnungsführer an. Gelegentlich bekam er auch Arbeit, ein Feld zu vermessen oder die Bücher eines Kaufmanns in Ordnung zu bringen. Mit echt schottischer Geduld und Ausdauer nahm er sich vor, seinem ungünstigen Ruf zum Trotz es doch noch einmal zu einer Anwaltspraxis zu bringen. Der arme Mensch konnte freilich nicht voraussehen, welche jahrelange Mühsal ihn das kosten würde. Er hatte natürlich großen Überfluss an müßiger Zeit, aber das lastete nicht schwer auf ihm, denn für jede neue Erfindung auf geistigem Gebiet interessierte er sich eifrig und stellte sofort die darauf bezüglichen Versuche bei sich daheim an. Zu seinen besonderen Liebhabereien gehörte es, die Linien der menschlichen Hand zu entziffern. Er hatte auch noch ein anderes Steckenpferd, das er anscheinend nur zur Unterhaltung betrieb, denn den eigentlichen Zweck desselben wollte er niemand erklären, auch gab er ihm keinen Namen. Seine Liebhabereien, das hatte er bald herausgefunden, trugen nur noch mehr dazu bei, ihn in den Ruf eines Querkopfs zu bringen, und so hütete er sich wohl, zu viel davon laut werden zu lassen. Das Steckenpferd ohne Namen war eine Sammlung von Abdrücken der Fingerspitzen verschiedener Leute. In seiner Rocktasche führte Wilson immer einen flachen Kasten bei sich, welcher innen Falze hatte, in denen 5 Zoll breite Glasplättchen steckten. Auf jedem der Gläser war unten ein Stück weißes Papier aufgeklebt. Nun bat er irgendjemand, sich mit der Hand durchs Haar zu fahren, wodurch sich etwas von dessen natürlicher Fertigkeit den Fingern mitteilte, und zuerst den Daumen, dann jede einzelne Fingerspitze der Reihe nach auf einem Glasplättchen abzudrücken. Auf dem Zettel unter den 5 schwachen Fettflecken, die so entstanden, verzeichnete er genau Namen, Jahr und Datum. Zum Beispiel John Smith, rechte Hand. Nahm dann den Abdruck von Smiths linker Hand auf einer anderen Glasplatte und notierte auch dies pünktlich auf dem weißen Zettel. Beide Gläser kamen nun wieder in den Kasten und wurden Wilsons Sammlung einverleibt. Er nannte sie seine Protokolle und war oft stundenlang, ja, bis tief in die Nacht hinein beschäftigt, sie mit der größten Genauigkeit zu prüfen und zu untersuchen. Ob er aber irgendetwas darin entdeckte und was das möglicherweise sein konnte, verriet er niemand. Manchmal zeichnete er auch eins der so gewonnenen, zarten, verschlungenen Muster des obersten Fingergliedes auf Papier und machte dann eine riesige Vergrößerung davon mit Hilfe des Storchschnabels, sodass er das Gewebe der geschweiften Linien ganz ohne Mühe nach Belieben betrachten konnte. An einem drückend heißen Nachmittag, es war der 1. Juli 1830, saß er in seinem Studierzimmer, das, nach Westen gelegen, auf eine Anzahl leerer Baustellen hinausging. Neben ihm lag ein Stoß Rechnungsbücher, die er in Ordnung bringen sollte. Ein Gespräch, das draußen geführt wurde, störte ihn bei der Arbeit. Die beiden Personen mussten nicht dicht beisammen sein, denn sie schrien einander laut zu. »Sag mal, Roxy, was macht dein Kleiner? Gedeiht er gut?« tönte es von fern her. »Das will ich meinen. Und du, Jasper, bist du auch auf dem Strumpf?« schrie es in nächster Nähe. »Na, es macht sich, kann nicht klagen. Bald komme ich zu dir, Roxy, ich will dich freien.« »Untersteh dich, du abscheulicher Schmutzfink! Hahaha, das fehlte mir noch, mich mit so einem schwarzen Nigger abzugeben, wie du einer bist. Der alten Tante Cooper, ihre Nancy, hat dir wohl den Laufpass gegeben?« Roxys sorgloses Gelächter schallte wieder hell durch die Luft. »Bist eifersüchtig, Roxy? Wahrhaftig, ja. Hahaha, hab's erraten, du Dirne!« »Oho, was du dir nicht einbildst! Gib nur Acht, dass dein Dünkel nicht nach innen schlägt, sonst bringt er dich noch um. Wenn du mir gehören tätest, verkaufte ich dich lieber heut wie morgen flussabwärts. Du treibst's zu bunt. Wart nur, ich sag deinem Herrn, er soll's tun, sobald ich ihn sehe.« So ging dies leere, müßige Geschwätze noch endlos fort, denn die beiden fanden ihr Wortgefecht sehr unterhalten und witzig und waren stolz auf die schlagfertigen Antworten, die sie gaben. Wilson trat ans Fenster, um das Paar näher zu betrachten. Bis das Geplapper aufgehört hatte, konnte er doch nicht arbeiten. Drüben auf dem Bauplatz in der glühenden Sonne saß Jasper, ein junger, kohlschwarzer Neger von prächtigem Wuchs, auf einem Schiebkarren. Statt seinem Geschäft nachzugehen, ruhte er erst ein Stündchen aus, um zum Beginn der Arbeit Kräfte zu sammeln. Vor Wilsons Veranda aber stand Roxy neben dem nach Landessitte geflochtenen Kinderwagen, worin ihre beiden Pflegebefohlenen, jener an einem Ende, einander gegenüber saßen. Nach Roxys Redeweise zu urteilen, hätte man sie für eine Schwarze halten sollen, aber da irrte man sich gewaltig. Was etwa farbig an ihr war, höchstens der 16. Teil, das sah man nicht. Ihre hohe Gestalt, ihre stolze Miene und Haltung machten einen majestätischen Eindruck. In jeder Bewegung, jeder Gebärde prägte sich edle Anmut und Würde aus. Sie war sehr weiß und zart, die Wangen rosig angehaucht von Kraft und Gesundheit. Auch hatte sie ein wohlgeformtes, kluges, anziehendes Gesicht, charakterfeste, ausdrucksvolle Züge, braune, feucht schimmernde Augen und schönes braunes Haar, dessen üppige Fülle sie jedoch unter einem bunt karierten Tuch verbarg, das sie turbanartig um den Kopf gebunden trug. Ihr Benehmen unter ihresgleichen war frei und ungezwungen, doch dabei etwas herrisch und von oben herab. Aber natürlich war sie in Gegenwart weißer Leute die Demut und Fügsamkeit selbst. Dem Ansehen nach war Roxy wirklich so weiß, wie man nur irgend sein konnte, aber ihr einesfarbiges Sechzehntel schlug alle anderen 15 Sechzehntel aus dem Felde und machte sie zur Negerin, zur verkäuflichen Sklavin. An ihrem Kinde war sogar nur ein 32. farbig, aber es galt dennoch nach Gesetz und Sitte für einen Neger und Sklaven. Es hatte blaue Augen und blonde Locken, wie sein kleiner weißer Altersgenosse, aber selbst der Vater des weißen Knaben, der sich nur wenig um die Kinder bekümmerte, konnte sie an der Kleidung unterscheiden. Der kleine Weiße trug ein feines, reich mit Falben besetztes Musselinkleidchen und ein Korallenhalsband, während der andere keinerlei Schmuck besaß und nur ein grobes, leinenes Hemd anhatte, das ihm kaum bis zu den Knien reichte. Der weiße Knabe hieß Thomas à Becket Driscoll, der andere war Lady Chambre, ohne Vatersnamen, den durfte kein Sklave führen. Roxana hatte die Benennung irgendwo aufgeschnappt, der Klang gefiel ihr, und da sie glaubte, es sei ein Rufname, beglückte sie ihren Liebling damit. Natürlich wurde er bald in Chambre abgekürzt. Wilson hatte Roxy schon öfters gesehen, und als sich das Wortgeplänkel zu Ende neigte, trat er vors Haus, um ein paar Abdrücke zu sammeln. Sobald Jasper ihn gewahrte, gab er seinen Müßiggang auf und ging eifrig an die Arbeit, während Wilson die Kinder in Augenschein nahm. »Wie alt sind Sie, Roxy?« fragte er. »Beide gleich alt, gerade 5 Monate. Am 1. Februar geboren.« »Ein paar nette Kerlchen, einer so hübsch wie der andere.« Roxy lachte vor Vergnügen übers ganze Gesicht und zeigte ihre weißen Zähne. »Schönen Dank, Massa Wilson, wie gut von Ihnen, das zu sagen, denn einer ist ja bloß ein Leger, wissen Sie? Der niedlichste kleine Leger von der Welt, sag ich immer, aber natürlich nur, weil es meiner ist.« »Wie unterscheidest du sie denn, Roxy, wenn sie keine Kleider anhaben?« Sie brach in ein ungeheures Gelächter aus. »Oh, ich kenne sie schon voneinander, aber Massa Percy, da wette ich drauf, der könnte sie nicht unterscheiden. Um keinen Preis. Nein, nein.« Wilson plauderte noch ein Weilchen fort, dann nahm er einen Abdruck von Roxys Fingerspitzen für seine Sammlung. Rechte Hand und linke Hand, auf 2 Glasplättchen, schrieb Namen und Datum auf den Zettel und machte es mit den Händchen der Kleinen ebenso. 2 Monate später, am 3. September, ließ er sich die Abdrücke des Dreiblatts noch einmal geben. Bei Kindern pflegte er in kürzeren Pausen die Aufnahmen vorzunehmen, bei älteren Leuten in Pausen von einigen Jahren. Tags darauf, das heißt am 4. September, fand ein Ereignis statt, das einen tiefen Eindruck auf Roxana machte. Herr Driscoll vermisste abermals eine kleine Summe Geldes, womit angedeutet werden soll, dass das nichts Neues war, sondern sich schon mehrmals wiederholt hatte. Es geschah bereits zum 4. Mal. Driscoll verlor endlich die Geduld. Er war kein hartherziger Mann. Sklaven und andere Tiere behandelte er stets mit Milde. Gegen irrende Brüder von seiner eigenen Rasse zeigte er sogar große Nachsicht. Aber Unredlichkeit verabscheute er, und offenbar war ein Dieb im Hause. Es konnte nur einer seiner Neger sein. Da galt es, scharfe Maßregeln zu ergreifen. Er rief die Dienerschaft zusammen, welche außer Roxy noch aus 3 Personen, einem Mann, einer Frau und einem 12-jährigen Knaben bestand. Verwandtschaftliche Beziehungen hatten sie nicht zueinander. »Ich habe euch alle schon mehrmals gewarnt, aber es ist umsonst gewesen. Diesmal will ich ernst machen. Der Dieb wird verkauft. Wer von euch ist der Schuldige?« Es schauderte ihnen bei dieser Drohung. Hier waren sie gut aufgehoben. Jeder Wechsel brachte höchstwahrscheinlich eine Verschlechterung. Alle leugneten standhaft. Niemand hatte etwas gestohlen, wenigstens kein Geld. Vielleicht ein Stückchen Zucker oder Kuchen, einen Löffel Honig oder dergleichen, worauf es Massa Percy nicht weiter ankam. Aber kein Geld, auch nicht einen Cent. Sie beteuerten es mit großer Zungengeläufigkeit, allein Herr Driscoll ließ sich nicht rühren. »Nenne den Dieb«, war alles, was er jedem mit strenger Stimme erwiderte. Tatsächlich waren alle schuldig, außer Roxana, die zwar argwöhnte, dass die anderen den Diebstahl begangen hatten, es aber nicht gewiss wusste. Ihr graute, wenn sie bedachte, wie nah daran sie selbst gewesen war, das Geld zu nehmen. Nur der Bußtag in der Methodistenkirche der Farbigen vor 14 Tagen hatte sie noch im letzten Augenblick davor behütet. Gerade am Tage nach diesem Gottesdienst, während sie noch ihrer Sündenvergebung eingedenken stolz auf ihre Seelenreinheit war, hatte ihr Herr ein paar Dollars offen auf seinem Pult herumliegen lassen, und als sie mit dem Staubtuch dorthin kam, geriet sie in schwere Versuchung. Eine Weile sah sie das Geld mit steigendem Groll von der Seite an. »Oh, der dumme Bußtag«, rief sie dann, »hätte man ihn doch bis morgen verschoben.« Um den Versucher nicht zu erliegen, deckte sie ein Buch darüber und der Mammon fiel einem der anderen Sklaven zu. Sie brachte dies Opfer, weil sie noch zu sehr unter dem Eindruck der religiösen Handlung stand. Als Beispiel für spätere Fälle sollte es durchaus nicht gelten. In 1 bis 2 Wochen war sie wieder weltklug und nahm es weniger streng mit der Frömmigkeit, und wenn das nächste Mal ein paar Dollars so verlassen dalagen, würde sie sich ihrer gern erbarmen. War sie denn schlecht von Natur oder überhaupt schlimmer als ihre Rasse im Allgemeinen? Keineswegs. Die Farbigen befanden sich im Kampf ums Dasein in großem Nachteil gegenüber den weißen Brüdern und hielten es daher nicht für Sünde, ihre Bedrücker gelegentlich etwas auszuplündern. Versteht sich nur in kleinem Maßstab. Sie stahlen gewöhnlich nur unbedeutende Dinge. Esswaren entwendeten sie aus der Speisekammer so oft sie nur konnten. Einen messingenen Fingerhut, eine Scheibe Wachs, einen Sack voll Schmirgel, ein Papier mit Nähnadeln, einen silbernen Löffel, einen Dollarschein. Bänder, allerlei Putz oder andere ziemlich wertlose Gegenstände hielten sie für gute Beute. Sie fanden durchaus kein Unrecht darin, sich dergleichen anzueignen und gingen ohne die geringsten Gewissensbisse mit dem geraubten Guten der Tasche zur Kirche, um dort voll aufrichtiger Frömmigkeit so laut zu singen und zu beten, wie sie nur konnten. Jede Räucherkammer auf dem Lande musste fest verschlossen und verriegelt sein, denn selbst der farbige Diakonus verschmähte es nicht, einen Schinken mitzunehmen, wenn die Vorsehung ihm im Traume oder auf andere Weise kundtat, wo ein solcher leckerer Gegenstand einsam am Nagel hing und nach einem Freunde schmachtete. Hätten aber auch 100 Schinken dagehangen, der Diakonus würde nur einen genommen haben. Das heißt, nicht 2 auf einmal. In kalten Nächten pflegte ein mitleidiger schwarzer Gauner den Hennen, die auf einem Baum Nachtruhe hielten, ein gewärmtes Brett unter die erstarrten Klauen zu schieben. Schläfrig setzte sich dann ein Huhn mit dankbarem Glucksen auf das behagliche Plätzchen. Der Gauner aber steckte den Vogel unbekümmert in seinen Sack und verzehrte ihn später mit Vergnügen. Er war fest überzeugt, dass er dem weißen Manne, der ihm täglich ein unschätzbares Gut, seine Freiheit, raubte, ruhig diese Kleinigkeiten entwenden dürfe, ohne damit eine Sünde zu begehen, die Gott ihm am Tage des Gerichts zurechnen werde. »Nenne den Dieb!« Driscoll hatte es schon zum 4. Mal mit rauer Stimme gerufen. Jetzt fügte er eine schreckliche Drohung hinzu. »Ich gebe euch noch 1 Minute Zeit«, er zog seine Uhr heraus. »Wenn ihr nach Ablauf derselben nicht gesteht, verkaufe ich euch alle 4, aber nicht hier am Ort, sondern nach Süden, flussabwärts.« Das hieß so viel als zur Hölle verdammt werden. Kein Missouri-Neger zweifelte daran. Roxy konnte sich kaum aufrecht halten. Sie wurde leichenblass. Die anderen fielen auf die Knie wie vom Blitz getroffen. Tränen stürzten aus ihren Augen. Sie hoben flehend die Hände empor und alle 3 riefen wie aus einem Munde. »Ich hab's getan! Ich hab's getan! Ich hab's getan! Gnade, Massa, Gnade! Herr Gott, erbarme dich über uns arme Neger!« Driscoll steckte seine Uhr ein. »Nun gut«, sagte er, »ich will euch hier verkaufen, obwohl ihr es nicht verdient. Von rechts wegen sollte ich euch den Fluss hinunterschicken.« Die Schuldigen warfen sich in überschwänglichem Dankgefühl vor ihm auf den Boden, küssten ihm die Füße und versicherten, sie würden seine Güte nun und nimmermehr vergessen und ihr Leben lang für ihn beten. Sie meinten das ganz aufrichtig, denn hatte er nicht wie ein Gott seine mächtige Hand ausgereckt und die Pforten der Hölle vor ihnen verschlossen? Er selbst wusste, dass er eine edle, hochherzige Tat vollbracht hatte und war innerlich stolz auf seine Großmut. Am Abend schrieb er den Vorfall in sein Tagebuch, damit sein Sohn ihn in späteren Jahren lesen könnte und durch sein Beispiel angetrieben würde, ebenfalls Güte und Menschlichkeit walten zu lassen. Ende von Abschnitt 2.